schauspielerische Begabung und eine als parodistische Übertreibung der verhassten Denkweise im Geheimen triumphierend genossene Imitation aller zur Schau gestellten völkischen oder arischen, nationalen oder christlichen Lebensäußerungen tun hierbei das ihrige, den ahnungslosen und einfältigen, solch zugeschanzten Führer alsbald als einen ihrer besten und treuesten erscheinen zu lassen, worauf nach Jahren solcher Komödie es keiner mehr wagen dürfte, den alteingesessenen, bewährten Vorkämpfer zu verdächtigen oder gar zu verjagen. Hier einer der bislang unüberwindlichsten Triumphe des Gottes unseres auserwählten Volkes, den zu entlarven oder gar zu verhindern, wohl das allerschwerste Verbrechen, den Namen des Herrn zu entheiligen, bedeutet. Dies Verbrechen aber am Namen des Herrn, das heißt zu Deutsch, an der zum Weltsiege führenden Schlauheit und Verstellungskunst, Schauspielerei und Allgegenwart der Auserwählten, wollen wir es hiermit auf das Ausdrücklichste begehen, mit der inbrünstigen Hoffnung, dass die ewig Ahnungslosen und ewig Gefoppten endlich in allerletzter Stunde auf uns zu hören erlernen, zum Siege ihres Gottes und Geistes, des endlich erlösenden Erfassens des bisher nie Erfassten. Was es hier zu wissen, zu beherzigen und zu sehen gäbe, wir hatten vor, es in einer eigenen Schrift »Feinde im deutschen Lager« darzustellen, welche Schrift bereits im Jahre 1923 bis zu 60 Druckseiten gediehen war, die aber nie vollendet werden wird und nie erscheinen kann, da die heutigen Rechtsverhältnisse dank Zions Allmacht und bis zu den höchsten Richterstellen reichenden Einflüsse eine derartige Arbeit der Entlarvung und Namensnennung der in allen arischen Zielen dienenden Bewegung tätigen Abkommandierten einfach unmöglich macht. Da nämlich alle derartig vor der Öffentlichkeit namhaft gemachten Persönlichkeiten begreiflicherweise zu dem so aussichtsreichen Ehrbeleidigungsverfahren schreiten würden, da die hier einzig möglichen, aber sehr exakten und für den Fassenden unumstößlichen wahren psychologischen Beweise bei der heutigen Gerichtsmethode einfach nicht beachtet und verstanden werden, so ist eine derartige öffentliche Erlösung nicht mehr zu bringen, dank der dem Judentum geradezu ausgelieferten richterlichen Denkweise und Formalistik, die herrlich dazu geführt hat, dass psychologische Erkenntnisse und Zusammenhänge als Beweismaterial geradezu aus der Jurisdiktion ausgeschaltet sind und bleiben. Ehe wir ein arisches Rechtsverfahren bekommen, das den gesunden Menschenverstand anstelle der ödesten Paragraphenreiterei wieder zu Ehren bringt, wird es der Satansschlauheit Zions immer und überall gelingen, diese Wahrheiten mit dem undurchdringlichen Netze der Formalistik aufzuhalten und auszuschalten. Hierzu kommt noch die meisterhaft betriebene Behandlung der Richter, wie sie in dem hier zitierten Satze aus den Weisen von Zion zum Ausdruck kommt, und deren unumstößliche Wahrheit der Verfasser in einem durch 3 Jahre sich hinschleppenden Prozesse vollinhaltlich bestätigt fand. In den wichtigsten staatsrechtlichen Fragen und sonstigen Streitfällen von grundsätzlicher Bedeutung entscheiden die Gerichte so, wie wir es ihnen vorschreiben. Sie sehen die Dinge in derselben Beleuchtung, in der wir sie der nichtjüdischen Verwaltung gegenüber darstellen, natürlich nur durch Mittelspersonen, mit denen wir scheinbar nicht die geringsten Berührungspunkte haben, durch Presseäußerungen oder auf sonstigen Wegen. Selbst Mitglieder des Senates und höhere Verwaltungsbeamte folgen blindlings unseren Ratschlägen. Die Weisen von Zion, 1919, zweite Auflage, Seite 114. Alle diese Sätze sind absolut wahr und treffen namentlich in allen solchen Fällen vollinhaltlich und uneingeschränkt zu, wo es in einem Prozesse sich darum dreht, dass der Name des Herrn entheiligt werde, zu Deutsch, dass der Arier die Methoden und Praktiken des Judentums beim Aufstiege zur Weltherrschaft frevelhafterweise erfahre. Dies nicht glauben aber heißt, sich selber blind und verblödet der Judenvergewaltigung ausliefern, was ja der Deutsche gemeiniglich tut, sich nichts mehr fassenden Geistes ad majorem Judaea gloriam geradezu selber geistig entmannend. Im Angesichte solch trostlosen Missverhältnisses jüdischer allgegenwärtiger Schlauheit und Wachsamkeit zu arischer Blödheit und Verschlafenheit muss selbst derjenige, der nicht davor zurückscheute, seiner Sache zuliebe zum Märtyrer zu werden, jeglichem Kampfe ausweichen, der ihn ja, unverstanden und ungesehen von denen, für die zu kämpfen er töricht genug wäre, zum Don Quixote unweigerlich herabentwürdigte. Ein mit Windmühlen kämpfender Don Quixote aber wäre derjenige, der die Schwindler im deutschen Lager nennen wollte, wo ihm diejenigen, denen er sie nennen wollte, nicht glauben, indes alle Gerichtsverhandlungen zu guter Letzt doch nur zu seiner Abweisung mit unbeweisbaren Verleumdungen hinführen müssten und zu Justizverbrechen, die einen Wahrheitssucher geradezu mit Selbstmordgedanken erfüllen müssen. Das geistige Martyrium aber, das wir, ungesehen, unverstanden, ununterstützt und ungeglaubt, nach dieser Richtung hin nunmehr seit vielen Jahren zu erdulden haben, ist ein so furchtbares und aussichtsloses, dass sich wohl keiner der ewig blinden deutschen Vorkämpfer für eine Befreiung aus der Knechtschaft davon die geringste Vorstellung zu machen vermag. So hat denn hier Zion wirklich den Triumph über uns davongetragen, dass wir mit all unserer klaren Erkenntnis zu völligem Schweigen und zähneknirschenden Mitansehen, wie alles dem von uns unter solchen Umständen geweissagten Untergange zustreben muss, verdammt und verurteilt blieben. Unsere Pflicht, immer und überall in den Führerkreisen auf das furchtbare Unheil hinzuweisen, dass alles, aber auch alles, was heutigen Tages geplant und unternommen wird, den Todeskeim des Misserfolges in sich tragen müsse und werde, solange Schwindler aus den Reihen der Völkischen nicht ausgeschaltet würden, stieß auf spöttisches, ungläubiges Lächeln, das, wenn die so Gewarnten im Kreise der Iren unsere befremdlichen Warnungen zu besprechen begannen, die Abweisung und Abneigung gedieh, welche Gefühle eben die Schwindler höchst begreiflicherweise gegen uns zu erregen wissen. Die hoffnungslose Seelenblindheit, der Unglauben, die Überzeugung selber alles zu wissen, ja die Unmöglichkeit in himmelblauen Gemütern das Verständnis für die ungeheure Tragweite dieser Dinge aufdämmern zu lassen, kann den Sehenden unter lauter Blinden an den Rand völliger Verzweiflung bringen, während der Erzfeind hohnlacht und über den Narren triumphiert, der glaubt, er könne in letzter Stunde den Welteroberern den Sieg noch entreißen. Ein vergebliches und nutzloses Bemühen im Angesichte der Allgegenwart der Bekämpften, der Seelenblindheit derjenigen, die ja unsere Hinweise und Bemühungen nie erfassen können, wie das Kind auch das Bild eines fremden und nie gesehenen Tieres nie in sein Vorstellungsleben hineinbekommt, durch bloße, noch so gute und anschauliche Beschreibung. Das aber ist ja die große Tragik allen Erkennens auf der Welt, dass man nur dem Erkenntnisse und Einsichten vermitteln und Gesetze aufstellen kann, der dieselben irgendwie schon hat, bevor man sie ihm zuführt.